die Tage sind so grau. Man sieht sie einfach nicht. Manche Worte öde und leer. Man hört sie einfach nicht. Manche Stunde will ich vergessen, doch kann es einfach nicht. Dann wird's Zeit, den Tag zu drehen. Und ich fahre meilenlang. Die Sehnsucht ist mein Ziel. Folge Licht und komme ran. Ich brauche nicht mehr. Nicht zu.